Ich stehe fest auf diesem steinigen Weg. Der Wind weht hart und hat seine Richtung gedreht. Ich schaue auf mein Leben und fließ mit der Zeit. Das wütende Meer hat meine Wellen befreit. Ich kämpfe mit Worten der Angst, die sie spüren. Doch Orpheus schläft weiter und kann mich hier nicht sehen. Im Innern des Saals sind die Plätze belegt. Im Schatten des Vorhangs meine Geschichte erzählt. Doch Gesichter zeugen von Gleichgültigkeit. Und Orpheus steht vor mir und zeigt mir die Zeichen der Zeit.